Hopp, hopp, hopp aus Katerpoesie von Paul Scheerbart, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp, mein süßes Pferdchen. Hopp, hopp, hopp, wo willst du hin? Über jene hohe Mauer? Ach, was kam dir in den Sinn? Hopp, hopp, hopp, mein süßes Pferdchen. Hopp, hopp, hopp, wo willst du hin? Ende von Abschnitt 2.